Bis hier habe ich auf einem offenen Wagen durch Flüsse, über Heiden und Moore hinschuckeln müssen. Nächtelang, im abscheulichsten Wetter, mit Sturzregen und Hagel, in Schnee und Sturm, der mir den Hut vom Kopf verzerrte und die Bänder, mit denen ich ihn festgebunden hatte, anflattern ließ, sodass sie die Augen halb blind und das ganze Gesicht zu einem weichen Brei wehten. Noch jetzt quillt das Blut bei jeder Bewegung des Mundes oder der dick aufgeschwollenen Nase hervor. Schreibt der niederländische Poet Willem Bilderdijk im Mai 1795 über eine Reise durch Ostfriesland. Der Postillon schlief ein und die Pferde liefen den schnellsten Trab bergunter, immer auf dem bekannten Wege fort. Kamen sie an einen eben Fleck, so ging es desto langsamer. Der Führer wachte auf und trieb wieder an. Und so kam ich sehr geschwind zwischen hohen Felsen an dem reißenden Etschfluss hinunter, erzählt Johann Wolfgang von Goethe in seiner italienischen Reise. Durch die Eisenbahnen wird der Raum getötet und es bleibt nur noch die Zeit übrig. In 4,5 Stunden reist man jetzt nach Orléans, in ebenso viel Stunden nach Rouen. Was wird das erst geben, wenn die Linie nach Belgien und Deutschland ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden sein werden? Mir ist, als kämen die Berge und Wälder aller Länder auf Paris angerückt. Ich rieche schon den Duft der deutschen Linden. Vor meiner Tür brandet die Nordsee, kommentiert Heinrich Heine 1843 die Eröffnung der ersten Eisenbahnlinie von Paris nach Orléans. Es war, als ob der Wagen bei jeder neuen Ausfahrt dem Erfinder ein neues Schnippchen schlagen wollte. Aber der ließ nicht mit sich spaßen. Wo immer ein tückischer Fehler sein Unwesen trieb, ich ruhte nicht, bis er entdeckt und ausgemerzt war. Mehr und mehr häuften sich die Fälle, wo auch die Rückfahrt in automobiler Weise erfolgte. Das heißt, ohne Mithilfe von schiebenden Menschen oder ziehenden Pferden und Kühen, erinnert Karl Benz die frühen Fahrten mit seinem Patentmotorwagen Nummer 1. Buch 4. Komfort. Komfort ist eine allgemeine Bezeichnung für die Bequemlichkeit, die ein Fahrzeug seinen Insassen zu bieten vermag. Sie ist mal stärker, mal schwächer ausgeprägt, je nachdem, in welchem Zeitalter man reist und was man bereit ist, für die Annehmlichkeiten zu zahlen. Der Fahrkomfort hat eine lange Geschichte und eine beeindruckende Evolution durchlaufen. Ging es anfangs noch darum, ob man weich oder hart fuhr, ruhig gedämpft oder polternd, mit hoher oder niedriger Geräuschentwicklung, geht es heute vor allem darum, wie dem Fahrer die Arbeit des Fahrens erleichtert werden kann. Von Servohilfen für Lenkung und Bremse, über Automatikgetriebe bis zum Cupholder für erfrischende Getränke. Die Komfortausstattung ermöglicht den Insassen eine angenehme Reise und ist gleichzeitig ein Aspekt der Sicherheit. Je entspannter der Fahrer, desto aufmerksamer ist er und vermag besser und schneller zu reagieren, wenn es darauf ankommt. Grundlegend hat sich der Anspruch an den Komfort im Verlauf der Epochen nicht geändert. Man reist zu allen Zeiten gerne bequem. Jede Ära hat allerdings ihre eigenen Vorstellungen davon, was genau das ist. Und das wiederum ist maßgeblich geprägt von dem, was zur Auswahl steht. Den Zustand der Straßen um 1900 kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Damals ging es noch hart gefedert, auf eisenbeschlagenen Holzreifen, ungeschützt gegen Schlammspritzer und Wetter, holprig und zugig vorwärts. Unter solchen Umständen zählt das Aufziehen von luftgefüllten Reifen oder das Vorhandensein einer Windschutzscheibe bereits als willkommener Komfort. Die Reihe der Erfindungen und Verbesserungen zum Wohle der Autofahrer ist lang. Vom Stoßdämpfer über den elektrischen Anlasser und den Kotflügel bis zum regendichten Verdeck. Dessen Vorgänger war zur Zeit der Pferdekutschen ein großer, weit ausladender Mantel, den die Fuhrleute trugen, vornehmlich in der französischen Provinz Limousin. Dort erhielt der geschlossene Wagen, der den Komfort bot, vor Regen zu schützen, den Namen Limousine. Mit der langsamen Ablösung der Pferdekutsche durch das Automobil nimmt die Bequemlichkeit allerdings erst einmal nicht zu, sondern ab. Die motorgetriebenen Vehikel benötigen neben Benzin für den Antrieb auch Wasser zur Kühlung der Maschine. Bevor für dieses Kühlwasser ein geschlossener Kreislauf erfunden ist, in dem es zirkuliert und regelmäßig heruntergekühlt wird, verdampft es während der Fahrt. Die Autos müssen neben Treibstoff daher auch Wasser tanken, nicht selten mehrmals pro Ausfahrt. Hinzu kommen häufige Pannen. Die motorisierten Reisen der frühen Tage sind geprägt von zahlreichen Zwangspausen. Wirklich in sich haben es die permanent anfallenden Wartungs- und Reparaturarbeiten. Wer sich ein Auto gönnt, leistet sich in der Regel auch einen Chauffeur, der gleichzeitig ein versierter Techniker ist. Nach einer Fahrt stellt er das Automobil nicht einfach in die Garage, sondern bringt es wieder in einen Zustand, der die nächste Ausfahrt überhaupt erst möglich macht. Die grundlegenden Ansprüche der Besitzer an den Komfort ihrer Autos sind schon damals nämlich die gleichen wie heute. Man legt Wert darauf, dass die Technik funktioniert und die Fahrt bequem ist. Wohl dem, der einen tüchtigen Wagenlenker hat. Heute fährt der Besitzer in der Regel selbst, umgeben von einem Ausmaß an Komfort, das damals nicht vorstellbar war. Am Beginn des 21. Jahrhunderts kümmern sich Autos auf vielfältige Weise darum, dass es dem Fahrer gut geht. Die hohen Geschwindigkeiten und die Dichte des Verkehrs verlangen von ihm Konzentrations- und Reaktionsvermögen, das nur zu leisten ist, wenn umfangreiche Hilfssysteme für die Sicherheit und den Komfort zur Verfügung stehen. Wer hätte 1905 geglaubt, dass ein Mensch einmal eine Masse von 1500 Kilo, die sich mit 100 Stundenkilometern bewegt, nur aufgrund des Blicks in einen kleinen Rückspiegel zu manövrieren wagen wird? Das Zitat stammt von Doug Engelbart, dem Erfinder der Computermaus. Er benutzt es als Beispiel dafür, wie klein mitunter eine Erfindung daherkommt und welch gewaltigen Komfort sie doch schafft. Seine Maus genauso wie der Rückspiegel im Auto. In die Kategorie des als selbstverständlich wahrgenommenen Komforts gehört auch die Tatsache, dass, wenn wir reisen, niemand steht. Alle sitzen. Im Flugzeug, im Zug, im Deckchair, auf dem Luxusliner zur See und im Auto. Die Sitzgelegenheiten sind bequem, ganz besonders für Piloten, Zugführer, Steuermänner und Autofahrer. Über Elektromotoren lassen sich Sitzfläche, Rückenlehne und Kopfstütze in jede gewünschte Position steuern. Das Komfortelement Seat Memory speichert die ideale Einstellung. Meist ist die Ausrichtung des Rückspiegels ebenfalls einbezogen. An kalten Tagen erzeugt eine Sitzheizung wohlige Wärme. An heißen Tagen weiß der Sitz angenehm zu kühlen. Bei langen Fahrten sorgt eine Massagevorrichtung in der Rückenlehne für Entspannung. Zu den ganz großen Meistern des Komforts gehört der Autoschlüssel, der beim Seat Memory eine fast magische Rolle spielt. Wird die Tür per Fernbedienung geöffnet, rücken automatisch kleine unsichtbare Elektrobutler Fahrersitz und Rückspiegel zurecht, wie gewünscht. Der Schlüssel steuert auch das automatische Öffnen und Schließen von Türen, Fenstern, Heckklappe, Schiebedach, Handschuhfach, Sitzlehnenschlösser, Tankklappe, das An- und Abschalten des Beifahrer-Airbags, um Kindersitze gefahrlos montieren zu können. Und er ist hilfreich, wenn man in der Tiefgarage sein Auto nicht mehr findet. Ein Druck auf die Entriegelungsfunktion lässt die Blinklichter in kurzen Intervallen aufleuchten, wie ein kurzes Hallo. Auto wiedergefunden. Der Autoschlüssel ist kodiert. Nur mit einem Schlüssel, in dem der korrekte Code gespeichert ist, kann der Motor gestartet werden. Eine wirksame Diebstahlsicherung. Wie aber schafft der Schlüssel es, nur das eigene Auto zu öffnen und nicht auch noch ein paar andere? Die Fernbedienung funkt ein Signal. Von einer Antenne empfangen, wird es an einen Computerchip weitergeleitet. Der Chip überprüft es. Ist es korrekt, sendet er die entsprechenden Befehle an die Motoren in den Türschlössern, Fensterhebern, der Tankklappe und so weiter. In allen anderen Autos, die in der Nähe stehen, passiert nichts. Sie registrieren das Signal zwar, reagieren aber nicht. Es ist nicht das Erkennungszeichen, auf das Ihr Chip wartet. Eine noch fortschrittlichere Variante des modernen Autoschlüssels ist die Funktion Keyless Go. Da geht alles wie von selbst. Und moderne Technik ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und dennoch ist es keine Zauberei, sondern ausgeklügelte Technik. Keyless Go ist, wenn man den Schlüssel nur noch bei sich tragen muss. Sobald man sich vom Fahrzeug entfernt, laufen alle Aktionen automatisch ab. Türen verriegeln, Fenster schließen und so weiter. Nähert man sich dem Fahrzeug wieder, werden die Türen entriegelt, die Sitze in die richtige Position gebracht und die Wegfahrsperre freigeschaltet. Man kann den Schlüssel in der Jacken-, Hosen- oder Handtasche lassen und hat dabei ein klein wenig das Gefühl, doch zu zaubern. Wer es ganz individuell liebt, der lässt Tür und Zündschloss mit einer Schaltfläche versehen, die auf Fingerabdrücke reagiert. Das Auto lässt sich dann nur noch von denen öffnen und starten, deren Daktylogramm, so das Fachwort für den Fingerabdruck, dem Bordcomputer bekannt ist. Und damit haben wir fast unbemerkt die Grenze zur Science-Fiction überschritten. Noch kennen wir solche technischen Möglichkeiten vornehmlich aus Filmen. Doch sie existieren bereits in der Realität. Man kann so etwas bestellen. Und es funktioniert. Wenn Schlüssel und Schlösser schon so viel vermögen, will das Lenkrad natürlich nicht hinten anstehen. Lautstärkenregulierung der Hi-Fi-Anlage, Schaltknopf zur Wahl des Senders und des Bordcomputerprogramms, Steuerung von Navigationsgerät, Tempomat und Telefonanlage. Bedienelemente für all das finden sich im Lenkrad gut ausgestatteter Automobile von heute in Form von Knöpfen, die der Fahrer während der Fahrt betätigen kann, ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen. All das per Sprachsteuerung zu veranlassen, ist auch schon möglich, gehört allerdings noch nicht zum Standard. Das Lenkrad von morgen wird noch eine Reihe weiterer Funktionen beherrschen. Es kann zum Beispiel messen, in welch körperlicher Verfassung der Fahrer sich befindet. Anzeichen für großen Stress lösen dann eine Reihe von Komfortdiensten aus. Rückenmassage, Drosselung der Geschwindigkeit, beruhigende Musik, Einströmen bevorzugter Duftessenzen ins Fahrzeug. Alles automatisch und gestaffelt nach Stressfaktor und persönlichen Vorlieben. Das Lenkrad könnte, sobald der Fahrer es anfasst, auch messen, wie viel Alkohol er getrunken hat und bei entsprechendem Grenzwert die Wegfahrsperre aktivieren. Das Auto bewahrt ihn dann vor einem möglicherweise schlimmen Fehler. Und der Begriff Alkohol am Steuer erhält eine ganz neue Bedeutung.